Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Jena, den 6. August 1797. Die drückende Hitze in der vorigen Woche hat mich so sehr angegriffen, und vielleicht hat auch eine Erkältung dazu beigetragen, dass ich mich in den letzten 8 Tagen recht übel befand, Fieber spürte und eine ernstliche Krankheit befürchtete. Heute ist der erste Tag, wo ich mich wieder etwas leidlicher befinde, obgleich ich mich noch an Geist und Körper ermattet fühle. Es hat mich erfreut zu hören, dass du dir im Umgang mit Humboldt so wohl gefallen hast. Zum Umgang ist er auch recht eigentlich qualifiziert. Er hat ein seltenes, reines Interesse an der Sache, weckt jede schlummernde Idee, nötigt einen zur schärfsten Bestimmtheit, verwahrt dabei vor der Einseitigkeit und vergilt jede Mühe, die man anwendet, um sich deutlich zu machen, durch die seltene Geschicklichkeit, die Gedanken des andern aufzufassen und zu prüfen. So wohltätig er aber auch für jeden ist, der einen gewissen Gedankenreichtum mitzuteilen hat, so wohltätig, ja so höchst notwendig ist es auch für ihn, von außen ins Spiel gesetzt zu werden und zu der scharfen Schneide seiner intellektuellen Kräfte einen Stoff zu bekommen. Denn er kann nie bilden, immer nur scheiden und kombinieren. Ich fürchte, die Anstalten, die er macht, um sich der neuen Weltmasse, die ihn in Italien erwartet, zu bemächtigen, werden ihn um die eigentlichste und höchste Wirkung bringen, die Italien auf ihn machen sollte. Er versieht sich jetzt schon im Voraus mit Zwecken, die er dort verfolgen, mit Sehorganen, durch die er jene Welt betrachten will. Und so wird er machen, dass er auch nur darin findet, was er mitbringt, und über dem ängstlichen Bestreben, viele einzelne Resultate mit nach Hause zu bringen, wird er, fürchte ich, dem Ganzen nicht Zeit und Raum lassen, sich als ein Ganzes in seine Fantasie einzuprägen. Italien könnte ihm sehr nützlich werden, wenn es seiner Einbildungskraft, die von seinem Verstande wie gefangen gehalten wird, einen gewissen Schwung geben, eine gewisse Stärke verschaffen könnte. Dazu gehörte aber, dass er nicht hineinzöge wie ein Eroberer mit so vielen Maschinen und Gerätschaften, um es für seinen Verstand in Besitz zu nehmen. Es fehlt ihm zu sehr an einer ruhigen und anspruchslosen Empfänglichkeit, die sich dem Gegenstande hingibt. Er ist gleich zu aktiv und dringt mir zu unruhig auf bestimmte Resultate. Doch du kennst ihn genug und wirst wahrscheinlich hierin meiner Meinung sein. Über Alexander habe ich noch kein rechtes Urteil. Ich fürchte aber, trotz aller seiner Talente und seiner rastlosen Tätigkeit, wird er in seiner Wissenschaft nie etwas Großes leisten. Eine kleine, unruhige Eitelkeit beseelt noch sein ganzes Wirken, und ich kann ihm keinen Funken eines reinen, objektiven Interesse abmerken. Und wie sonderbar es auch klingen mag, so finde ich in ihm, bei allem ungeheuren Reichtum des Stoffes, eine Dürftigkeit des Sinnes, die bei dem Gegenstande, den er behandelt, das schlimmste Übel ist. Es ist der nackte, schneidende Verstand, der die Natur, die immer unfaßlich und in allen ihren Punkten ehrwürdig und unergründlich ist, schamlos ausgemessen haben will und, mit einer Frechheit, die ich nicht begreife, seine Formen, die oft nur leere Worte und immer nur enge Begriffe sind, zu ihrem Maßstabe macht. Kurz, mir scheint er für seinen Gegenstand ein viel zu grobes Organ und dabei ein viel zu beschränkter Verstandesmensch zu sein. Er hat keine Einbildungskraft und so fehlt ihm nach meinem Urteil das notwendigste Vermögen zu seiner Wissenschaft. Denn die Natur muss angeschaut und empfunden werden, in ihren einzelnsten Erscheinungen wie in ihren höchsten Gesetzen. Alexander imponiert sehr vielen und gewinnt in Vergleichung mit seinem Bruder meistens, weil er ein Maul hat und sich geltend machen kann. Aber ich kann sie dem absoluten Werte nach gar nicht miteinander vergleichen. So viel achtungswürdiger ist mir Wilhelm. Dein Urteil über Burgsdorf möchte wohl sehr gegründet sein. Ich habe ihn zu selten und mit zu wenig Interesse gesehen, als dass ich eine Forderung an ihn hätte machen können. Indessen fand ich ihn, besonders in der letzten Zeit, immer ohnmächtig und, wie die schwächlichen Naturen, eigensinnig. Goethe ist seit 8 Tagen weg, ich habe noch keine Nachricht von ihm. Meine Arbeiten sind in den letzten 14 Tagen, wie du leicht denken kannst, liegen geblieben, was mir meinen Zustand doppelt unerträglich machte. Auch jetzt habe ich weder Stimmung noch Kraft zu irgendeiner produktiven Tätigkeit. Einige Lieder, welche ich durch Zelter habe setzen lassen, will ich dir mit dem nächsten Posttag schicken. Auch das Reiterlied wird er setzen. Es hat ihn sehr gerührt. Es